Thema. Die Fotografen sind heiser vom vielen Schreien nach den Stars und die Augen der Festivalbesucher müde von 12 Tagen Kino. Bald wird er wieder eingerollt, der rote Teppich an der Croisette in Cannes. Heute gehen dort die 65. Filmfestspiele zu Ende mit der Verleihung der Goldenen Palme. Und wir wollen diese Tage nochmal Revue passieren lassen. Im Studio in Cannes sitzen jetzt Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin, und ihre Kollegin von der Zeit, Katja Nikodemus. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Gleich mal mit der Tür ins Haus. Wer soll denn, wer muss, wer wird heute Abend in Cannes die Preise des wichtigsten Filmfestivals der Welt gewinnen? Na, das Praktischste an diesem Festival war eigentlich, dass sich sehr früh schon ein Favorit gezeigt hat und dessen überragende Bilder sich sozusagen im Lauf des Festivals immer klarer im Kopf festgesetzt haben. Da gab es gar nicht so viel zu diskutieren eigentlich. Und das ist Michael Haneckes Film Amour, der von einem alten Paar erzählt, Georges und Anne, das sich eines Tages ganz konkret und ganz brutal mit dem Tod konfrontiert sieht. Also Anne hat einen Schlaganfall und Georges muss sie pflegen. Das ist eigentlich schon die ganze Handlung des Films. Und in ganz lichten, klaren, ruhigen Einstellungen zeigt Haneke eben, wie diese beiden über 80-jährigen Menschen jetzt versuchen, die Liebe und den Respekt, der sie seit Jahrzehnten verbindet, nun in diese letzte schreckliche Lebensphase hineinzuretten. Also Haneke filmt Blicke, Gesten der Zärtlichkeit, aber er spart uns eben auch nicht die Details des körperlichen Verfalls. Und die Größe dieses Films oder was ihn zum Favoriten macht, ist eben, dass er es schafft, beides zu sein. Film über das Sterben und eine große Liebesgeschichte. Und das Interessanteste fand ich eigentlich hier auf diesem Festival, dass der Film Raum lässt für Erinnerungen, für persönliche Gedanken. Und egal, mit wem man hier gesprochen hat, mit Franzosen, mit Deutschen, mit Koreanern, mit Amerikanern, jeder konnte ganz persönlich an diesen Film anknüpfen. Und auch Michael Haneke hat hier in Cannes sehr deutlich über diesen ganz persönlichen Zugang gesprochen. Je fais jamais,